Am 7. Dezember 1928 in Philadelphia geboren. Er studierte von 1945 bis 1950 Linguistik, Mathematik und Philosophie. Das Handwerkszeug der klassischen Philologie vermittelte ihm sein Vater, der am Graz College in Philadelphia Hebräisch unterrichtete. Mit 32 Jahren wurde Noam Chomsky Professor für allgemeine Linguistik und moderne Sprachen am Massachusetts Institute of Technology, MIT. Seine generative Grammatik revolutionierte die linguistische Universitätsausbildung auch in Deutschland. Für viele Amerikaner ist der libertäre Sozialist Noam Chomsky auch eine Art Gewissen der Nation. Regelmäßig kritisiert er die amerikanische Ursünde des Völkermordes an den Indianern, den Rassismus gegen die Schwarzen, militärische und ökonomische Knebelung der Länder der Dritten Welt, antisoziale Innenpolitik und die Propagandafeldzüge gegen die Armen. I would think that the libertarian elements in the socialist movement were precisely counter to Ich denke, dass die libertären Elemente der sozialistischen Bewegung dem Totalitarismus konträr gegenüberstanden. Die kapitalistische Form der Freiheit dagegen enthält stark totalitäre Elemente. Nicht vom politischen System her, aber in der Art, in der das ökonomische System funktioniert und mit Autorität und Entscheidungsbefugnis umgeht. Auf ökonomischer Ebene ist ein Privatunternehmen oder Geschäft das genaue Ebenbild dessen, was wir im politischen Bereich Totalitarismus nennen würden. Wer hier so provokant mit den Begriffen Totalitarismus und Freiheit umgeht, ist kein Philosoph, kein Historiker oder Politologe. Es ist Noam Chomsky, Sprachforscher und Mathematiker, einer der größten Humanwissenschaftler unserer Zeit. Schon in den 50er Jahren entwickelte er die berühmte generative Transformationsgrammatik, ohne die heute kein Sprachlehrer mehr auskommt. Generationen von Germanisten, Anglisten und Romanisten haben in den letzten 30 Jahren Chomskys Theorie zur Sprache studiert. Und die wesentlich von ihm geprägte moderne Linguistik hat zeitweise fast die Befassung mit Literatur verdrängt. Dass Noam Chomsky aber auch gesellschaftskritische und politische Bücher schreibt, Vorlesungen hält und sich mit linksalternativen Organisationen auf der ganzen Welt trifft, ist in Europa noch immer wenig bekannt. Und das, obwohl seine Kritik zum Beispiel des Neoliberalismus und der amerikanischen Handelspolitik angesichts der weltweiten ökonomischen Krise mehr als aktuell ist. Auf der ganzen Welt, auch in den führenden Industrienationen, steht die Demokratie unter Beschuss. Demokratie mit Inhalt zumindest, die es den Menschen ermöglicht, ihre eigenen kollektiven und individuellen Angelegenheiten zu regeln. Ähnliches gilt für die Märkte. Der Anschlag auf Demokratie und Märkte gehört zusammen. Seine Wurzeln liegen in der Macht unternehmerischer Einheiten, deren innere Struktur totalitär ist. In steigendem Maße sind sie von mächtigen Staatsapparaten abhängig, während sie für die Öffentlichkeit fast ganz undurchsichtig sind. Ihre riesige Macht wächst als Folge einer Sozialpolitik, die das strukturelle Modell der Dritten Welt globalisiert. Auch all jene Forscher, deren Ziel die Herstellung von künstlicher Intelligenz ist und die vielleicht einst die Denkmaschine entwickeln werden, wären nichts ohne Chomskys Erkenntnisse. Trotzdem verstehen die meisten von ihnen nicht recht, warum sich der Sprachwissenschaftler immer wieder in Politik und Zeitgeschehen einmischen muss. Kein Großunternehmen will freie Märkte. Was sie wollen, ist Macht. Ein weiterer Bereich, in dem Freiheit und Kapitalismus kollidieren, ist, was lächerlicherweise freier Handel heißt. Ungefähr 40% des amerikanischen Handels spielt sich intern zwischen einzelnen Unternehmen ab. Wenn ein US-Autofabrikant ein Autoteil von Indiana nach Illinois schickt, ist das nicht Handel. Wenn er dasselbe Teil von Illinois in den Norden Mexikos schickt, nennt man es Handel. Es gilt als Export, wenn das Teil weggeht, und als Import, wenn es zurückkommt. Dabei ist das nichts anderes als Ausbeutung billiger Arbeitskräfte, Umgehung von Umweltbestimmungen und Steuerpflichten. Vom Wachstum im Welthandel zu sprechen, ist ein Witz. Was wächst, sind komplizierte Interaktionen zwischen transnationalen Großunternehmen. Die Heuchelei greift um sich. Zum Beispiel bestehen Freihandelsapologeten auch auf intellektuellem Eigentum, auf Copyrights und Patenten, deren Funktion höchst protektionistisch ist. Die Patente der World Trade Organization schaden nicht nur den Ökonomien der Entwicklungsländer, sondern verhindern auch Innovation. Das ist der tatsächliche Zweck, dem sie dienen. Man nennt das Freihandel, aber was wirklich dabei herauskommt, ist Machtkonzentration. Noam Chomsky sitzt in Boston auf einem Lehrstuhl, der normalerweise Nobelpreisträgern vorbehalten ist. Seine politischen Kommentare und Analysen aber können in Amerika nur in kleinen linken Verlagen und alternativen Zeitschriften veröffentlicht werden. Niemals würde die New York Times oder auch der New Yorker einen Artikel von ihm drucken. Undenkbar wäre Chomsky als politischer Experte von einem Moderator der Abendnachrichten befragt oder ein politisches Buch von ihm bei Random House im Hardcover. He's one of those thinkers who has really broken down and analyzed what the establishment is saying. Er ist ein Denker, der wirklich entschlüsselt und analysiert hat, was das Establishment sagt. Wie sie oft vor einem volkstümlichen Publikum das eine sagen, vor einem Elite-Publikum das andere. Und ich denke, weil er die Widersprüchlichkeit und die Heuchelei der herrschenden Elite so gut dokumentiert, ist er jemand, mit dem diese in ihren Diskussionen auf keinen Fall konfrontiert sein will. Und weil viele seiner Argumente einfach keine Widerlegung erlauben, ist er auf den Mainstream-Schauplätzen von Auseinandersetzung ein Paria. There really is no answer to a lot of the points that he makes. Jim Norikas spricht für Fairness and Accuracy in Reporting, eine ebenso kleine wie einflussreiche Organisation zur Kritik der Mainstream-Medien mit Sitz in New York. Er ist Redakteur der Zeitschrift Extra, deren Abonnenten und spendende Sympathisanten die in den 80er Jahren gegründete Institution am Leben erhalten. Fairs erklärtes Ziel ist es, zu belegen und zu demonstrieren, dass man aus Zeitungen wie der New York Times, die behaupten, alles Druckwürdige zu veröffentlichen, keineswegs alle Nachrichten bekommt. Chomsky als politischer Analytiker und Medienkritiker habe ihn und seine Mitarbeiter stark beeinflusst, betont Norikas. Ein Foto des Anti-Helden hängt im Fair-Büro an der Wand. Well, Noam Chomsky is a kind of odd figure as far as the establishment is concerned. He's a very marginal figure, and in fact, a lot of people in mainstream media might even not know who Noam Chomsky is. Chomsky ist eine merkwürdige Figur. Vom Presse-Establishment an den Rand gedrängt und zum Teil kaum gekannt, ist er für die kritischen Elemente der amerikanischen Gesellschaft äußerst wichtig. Die politische Meinung vieler ist von ihm geprägt. Viele seiner Bücher erscheinen in alternativen Verlagen. Was er zu sagen hat, stößt auf großes Interesse. Als Vortragsredner ist er unglaublich beliebt. Dass dieser Mann, der die Meinung so vieler Leute vertritt, kein Forum bekommt, von dem er zum ganzen Land sprechen kann, beweist drastisch die Trennung zwischen Massenmedien und gebildeter Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten. This person who represents the thinking of so many people does not have a forum where he can speak to the country as a whole. Obwohl oder gerade weil etablierte und alternative Presse in den Vereinigten Staaten strikter getrennt sind als in Europa, ist der Einfluss einer ausdrücklich der Wahrheit verpflichteten Berichterstattung, deren Tradition zu rehabilitieren sich Fair zur Aufgabe gemacht hat, größer. Gnadenlos kritische Recherche, die Namen und Zahlen nennt, vor keiner Autorität und keinem Skandal Halt macht, ist seit dem späten 19. Jahrhundert für einen begrenzten Teil der amerikanischen Presse charakteristisch. Oft beschönigend auf die Gesamtheit der amerikanischen Medien verallgemeinert, und mit einem Wachhund verglichen, der sofort bellt, wenn die Demokratie auf dem Spiel steht, blieb diese Art von Journalismus und politischer Analyse in den letzten 30 Jahren aus dem Mainstream verbannt. Ich wuchs in den 30er Jahren zur Zeit der großen Depression auf. Ich bin Jahrgang 1928. Ende der 30er Jahre entwickelte ich intellektuelles und politisches Bewusstsein. Meine Eltern befassten sich vor allem mit der jüdischen Kultur, mit Hebräisch und so weiter. Aber viele meiner entfernteren Verwandten, meine Onkel und Tanten, gehörten der Arbeiterklasse an. Sie lebten in New York, damals fast alle arbeitslos, und waren in eine ganze Reihe politischer Aktivitäten verwickelt. Einige von ihnen waren Trotzkisten, andere hatten sich zu libertären Kritikern des Bolschewismus entwickelt. Die Kultur der Arbeiterklasse war damals sehr lebendig. Man interessierte sich für Freud, das Budapester Streichquartett und für Shakespeare. Das war eine sehr lebendige, aufregende intellektuelle Umgebung. Tatsächlich eine der anregendsten, die ich je gesehen habe. Ich vergleiche sie ohne weiteres mit dem Harvard Faculty Club. Sie schneidet bei diesem Vergleich sehr gut ab. Des Sprachforschers Arbeitszimmer am elite-universitären Massachusetts Institute of Technology ist klein und bescheiden eingerichtet. Chomsky ist ein freundlicher, unkonventioneller Mann, meist in Jeans, Turnschuhen und kariertem Hemd. Er kocht seinen Kaffee selber und behandelt die Institutssekretärin wie seinesgleichen. Professorale Eigenschaften wie intellektuelle Arroganz oder Schulmeisterei gehen ihm völlig ab. Die Schlichtheit seines Auftretens entspricht vielmehr dem Bewusstsein eines Menschen, der seine politische Meinung mehr im Leben als an der Harvard-Universität gebildet hat. Dem entspricht Chomskys Skepsis in Bezug auf die Funktion der Intellektuellen. Schon in seinem 1969 erschienenen ersten politischen Buch »America and the New Mandarins« geißelte er den Missbrauch von Wissen und Können in einer Gesellschaft, die vor wissenschaftlichen Expertisen in die Knie geht. Als neue Mandarine oder Hausideologen der Machthaber galten ihm jene einflussreichen, karrierebewussten Technokraten, denen er vorwarf, den Vietnamkrieg mitgeplant zu haben. Im Osten schrieb er den gleichen Eliten einen Großteil der Schuld am Stalinismus zu. Und jüngst äußerte er sich kritisch zu den vorgeblich progressiven postmodernen Intellektuellen, die Rationalität und Wissenschaft ganz ablehnen und damit das Denken ihren konservativen Kollegen überlassen. Ich lebte in Philadelphia. Als ich alt genug war, um allein Zug zu fahren, mit 11 oder 12 Jahren, besuchte ich meine Verwandten in New York und arbeitete am Zeitungsstand meines Onkels. Viel Zeit verbrachte ich auch mit Spaziergängen stadtabwärts zur 4th Avenue, einer Gegend, die damals voll von Buchantiquariaten war. Viele davon gehörten ausgesprochen interessanten Leuten und zeugten von deren Neigungen. Viele waren politisch und einige davon libertär, etwas, was mich stark zu interessieren begann. Ich ging auch zu den Büros anarchistischer Gruppen, zur freien Arbeiterstimme der jüdischen Anarchistengruppe und zu anderen, nahm Flugblätter mit und redete mit den Leuten. Chomskys Interesse am libertären Sozialismus und Anarchismus dürfte den frühsozialistischen Elementen im Zionismus seiner Familie entstammen. Als Jugendlicher, sagt er, habe er sich sehr für den linken, antistaatlichen Zionismus interessiert, der ein sozialistisches Palästina für Juden und Araber basierend auf dem kooperativen Arbeitssystem der frühen jüdischen Siedler anstrebte. Eine Strömung, die damals Zionismus, heute Antizionismus genannt werde, fügt er traurig hinzu. Von da war der Weg zu Sozialisten wie Rosa Luxemburg, Karl Korsch und Paul Mattig, die dem leninschen Staatssozialismus und dem dazugehörigen autoritären Organisationsmodell skeptisch gegenüberstanden, nicht weit. Ebenso vernichtend wie seine Abrechnung mit dem modernen Kapitalismus ist denn auch Chomskys Urteil über den Bolschewismus. Er nennt diesen eine besonders obszöne Variante der Vorstellung, dass die dummen, ignoranten Massen in ihrem eigenen Interesse von den angeblich Intelligenteren beherrscht werden müssen. I would regard the Bolshevik coup as very much counter-revolution. I mean, the Russian Revolution itself, like most popular revolutions, had all sorts of complex features, but ich halte den bolschewistischen Coup für äußerst konterrevolutionär. Ich meine, die russische Revolution selbst hatte, wie die meisten von den Massen getragenen Revolutionen, einen äußerst komplexen Charakter. Die vorbolschewistische russische Revolution hatte sehr vitale soziale Strukturen entwickelt. Räte, Fabrikkomitees und spontane, direkte Aktionen. Es entstand jenes ganze Netzwerk von Strukturen, das für Massenbewegungen in ihrem Kampf zur Befreiung von der Tyrannei typisch ist. Unter anderem barg das die Elemente einer möglichen sozialistischen Gesellschaft in sich. Die Bolschewisten räumten damit auf. Sie schafften die Fabrikkomitees ab, beschränkten die Räte auf bloße Formalexistenz und zerstörten die wesentlichen Körperschaften der Arbeiterklasse. Ihr Hauptfeind war tatsächlich die Arbeiterklasse, die es zudem zu machen galt, was Lenin und Trotzki die Arbeitsarmee nannten, untergeordnete Herrschaft eines obersten Befehlshabers. Chomsky nennt sich einen Fellow Traveler des Anarchosyndikalismus, jener auf dem Rätesystem beruhenden dezentralen, basisdemokratischen Gesellschaftskonzeption, die während des Spanischen Bürgerkrieges ihre erste und einzige Blüte hatte. Direktdemokratische Regionalverwaltungen, selbstverwaltete Fabriken und ländliche Kooperativen der spanischen Anarchisten fielen den Angriffen nicht nur der Faschisten, sondern auch der bürgerlichen Republikaner und vor allem der von Moskau abhängigen Kommunisten zum Opfer. In America and the New Mandarins erwähnt Chomsky dieses unrühmliche, damals fast ganz unterschlagene Kapitel der Geschichte. Um eine Definition von Anarchismus gebeten, sagt er, er verstehe darunter nicht etwa eine Summe von Prinzipien und Verpflichtungen, sondern eine Tendenz im menschlichen Denken und Handeln, die zur Überwindung von Herrschaftsstrukturen führt, mit denen man bisher gelebt habe, ohne sie in Frage zu stellen. So habe man zum Beispiel die Institution der Sklaverei lange Zeit für natürlich gehalten. Genauso sei es bis vor kurzem mit dem Sexismus gewesen. Nicht, dass es keine feministische Bewegung gegeben hätte. Aber jetzt erst erkennt man im allgemeinen Bewusstsein diese Formen von Unterdrückung und Hierarchie. Das geschieht wieder und wieder. Jede positive Entwicklung in der Menschheitsgeschichte war eine Art Verwirklichung dieser Tendenz. Anarchisten sind einfach Menschen, die noch weitergehen. Sie fragen sich, wie politische Strukturen und ökonomische Organisationen in Gemeinde, Familie und so weiter zu einer Art von Autorität führen, die der menschlichen Natur ins Gesicht schlägt, die man nicht dulden, sondern abschaffen sollte. Die liberalen Intellektuellen Amerikas haben die Gleichsetzung von Freiheit mit Marktfreiheit nie in Frage gestellt. Fast alle kapitalismuskritischen Linksintellektuellen, einschließlich derer, die aus den Protestbewegungen der 60er und 70er Jahre hervorgingen, waren Moskau-hörige, dogmatische Kommunisten. Heute sind diese Leute entweder neokonservativ, grün oder postmodern eingestellt. Chomsky, der libertär Sozialist und unermüdliche Kritiker aller gegebenen Gesellschaftssysteme, saß und sitzt hoffnungslos zwischen allen Stühlen. Gerade das aber macht seine Analysen und Kommentare so treffend, seine Argumente so schlagend. I remember as a youth I read his book Towards a New Cold War and I was just struck by how well argued and well documented it was. Als Jugendlicher las ich sein Buch Towards a New Cold War. Verblüfft von seiner guten Argumentation dachte ich, wow, dazu kann man wirklich nichts mehr sagen, zu dieser Kritik an der amerikanischen Außenpolitik. Also war ich sehr gespannt auf die Rezensionen, wie sie mit dieser starken Herausforderung der herrschenden Ideologie umgehen würden. Dann aber sah ich, dass sie das Buch ignorierten. Es wurde kaum besprochen. Und das ist die effektivste Art, einer Kritik zu begegnen, die so vernichtend ist, dass man nichts darauf erwidern kann. It was reviewed very sparingly. And that's really the most effective way to counter a critique that is that devastating is to not respond to it. Wir waren die einzige jüdische Familie in einer deutsch-katholischen und irisch-katholischen Wohngegend, die nicht nur äußerst antisemitisch war, sondern auch starke Pro-Hitler-Elemente aufwies. Ich erinnere mich an Bierpartys bei der Kapitulation von Paris. Es war eine heikle Umgebung. Wenn die Kinder aus der katholischen Schule kamen, mussten mein Bruder und ich zu Hause bleiben, weil das gefährlich war. Später, am Nachmittag, wenn sie die Gruselgeschichten vergessen hatten, die man sie in der Schule gelehrt hatte, konnte man vielleicht Ball mit ihnen spielen. Die Pro-Hitler-Haltung der deutschen Nachbarn, erzählt Chomsky, sei 1942 nach dem Angriff auf Pearl Harbor umgeschlagen. Dieselben Leute seien plötzlich zu glühenden amerikanischen Patrioten geworden. Aufschlussreich sei auch der mehrmalige Meinungswechsel seiner eigenen kommunistischen Verwandten gewesen. Erst nach Abschluss des Hitler-Stalin-Pakts, dann zum Zeitpunkt von Hitlers Angriff auf die Sowjetunion. Das waren sehr lehrreiche Erfahrungen Und auf diesem ganzen Hintergrund entwickelte ich eine bestimmte Sichtweise und einen bestimmten Standpunkt, den ich in vieler Hinsicht beibehalten habe. Im Jahre 1953 lebte Noam Chomsky zusammen mit seiner Frau mehrere Monate in einem israelischen Kibbutz. Die Arbeit sei hart, das Essen kärglich gewesen, erzählt er. Trotzdem habe es sich um eine gut funktionierende anarchistische Gemeinschaft gehandelt. Er fühlte sich wohl und versuchte, körperliche und intellektuelle Arbeit zu verbinden. Was er nicht mochte, fährt er fort, sei ein genereller Konformismus der Bewohner gewesen. Ihr leninscher Dogmatismus und schließlich die institutionell verankerte jüdische Exklusivität. Ein Araber im Kibbutz sei undenkbar gewesen. Sogar orientalischen Juden sei man mit Misstrauen begegnet. Schon 1947, sagt Chomsky, sei er sicher gewesen, dass die sozialistischen Institutionen der frühen israelischen Siedler in einem nationalen Staat nicht überleben könnten. Auch in diesem Punkt hat Chomsky seine Meinung bis heute nicht geändert. Seine Kritik an der expansiven israelischen Außenpolitik und deren Verflechtung mit den Interessen der USA hat ihm, vor allem bei neokonservativ eingestellten amerikanischen Juden, den Ruf eines Selbsthassers eingebracht. Dass er die palästinensische PLO mit ähnlichen Argumenten wie die israelische Regierung kritisiert, sie eine korrupte Organisation konservativer Nationalisten nannte, wird meist übersehen. Seit 1967 deckten sich die Meinungen in den USA, einschließlich der Liberalen, ziemlich stark mit denen der extremeren Elemente in Israel. Die Übernahme des arabischen Ostens von Jerusalem zum Beispiel war ziemlich übel. Was jetzt Jerusalem heißt, ist ein Gebiet viel größer als irgendetwas, was jemals Jerusalem genannt wurde. Es ist tatsächlich ein beträchtlicher Teil der ganzen Westbank. Die Weltmeinung hat diese Annexion wiederholt als illegal verurteilt. Auch die Vereinigten Staaten bekannten sich öffentlich zu dieser Einschätzung. Inzwischen aber haben sie Israel autorisiert zu tun, was es will. Die amerikanischen Juden sind gespalten. Ein großer Teil der rechten jüdischen Terroristen und Extremisten aber kommt aus Amerika. Die Israelis wollen das nicht. Sie wollen keine Terroristen in ihrer Gesellschaft. Actually, I'm struck by the resemblance of Noam Chomsky to the Old Testament Jewish prophets, who were. Ich finde Noam Chomskys Verwandtschaft mit den alttestamentarischen jüdischen Propheten frappierend. Die haben bei ihrer Kritik an Israel kein Blatt vor den Mund genommen. Damals wurden sie von Bevölkerung wie Staatsführern verteufelt. Jetzt natürlich sind das heilige Schriften. Und ich meine, Chomsky hat etwas von dieser Beziehung zu den jüdischen Meinungsführern und Regierungsbeamten in Israel und auch in den Vereinigten Staaten. Er zeigt den krassen Gegensatz zwischen Idealen, die der Staat vorgibt, und seinen Aktionen und Praktiken. Vieles, was Chomsky vor längerer Zeit äußerte, klingt heute prophetisch. Zum Beispiel das, was er vor beinahe 10 Jahren über eine mögliche Entwicklung in Russland gesagt hat. Liberale, Linksliberale und einstige Angehörige der Neuen Linken sahen damals die Morgenröte im Osten aufsteigen und schwärmten vom Konzept der gemischten Ökonomie, von Glasnost, Perestroika und einer politisch wie ökonomisch hoffnungsvollen Zukunft Russlands. Wie ein Miesmacher klang Chomsky damals, als er auf die unterschiedlichen Nationalitäten dessen hinwies, was bisher vom Zentralregime der UdSSR zusammengehalten wurde. Das Nachlassen dieser Gewalt, vermutete er, werde wie Zündstoff wirken. Da sei ein großes Potenzial von nationalistischem und religiösem Hass. Der Krieg mit Tschetschenien, der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, ethnische Konflikte in Georgien, Rassismus nicht-russischen Bewohnern der früheren Sowjetunion gegenüber und verstärkter Antisemitismus haben dem einsamen Warner Recht gegeben. Glasnost attempts to open up the political system and the electoral system to some degree, not completely by any means. Glasnost tendiert dazu, die politische und intellektuelle Sphäre zu öffnen. Perestroika bedeutet eine Art industrielle Rekonstruktion, letztendlich im Stil, den der Internationale Währungsfonds den Ländern der Dritten Welt empfiehlt und gewaltsam aufzwingt. Das wirkliche Problem ist, dass Glasnost und Perestroika nicht zusammenpassen. Perestroika verlangt, dass eine Fabrik, die bestimmten ökonomischen Anforderungen nicht gerecht werden kann, geschlossen wird. Die Arbeiter müssen arbeitslos werden. Das ist Kapitalismus. Glasnost lässt das nicht zu. Wenn die Fabrik das Recht hat, sich zu organisieren, wenn es Fabrikräte oder eine lokale Vertretung der Arbeiterklasse gibt, dann werden diese Leute sich gegen die Zerstörung ihres Lebens im Dienst der sogenannten ökonomischen Realität wehren. They're going to oppose the destruction of their lives for reasons of so-called economic rationality, as defined by capitalist standards. Die, die inzwischen in Russland an die Macht gekommen sind, haben sich für Perestroika entschieden. Sie haben alles getan, um den von Amerika entsandten neoliberalen Lehrmeistern in Sachen Freiheit und Marktfreiheit zu gefallen und sind mit Begeisterung dem Geheiß des Internationalen Währungsfonds gefolgt. Unzählige Fabriken sind geschlossen, Arbeiter arbeitslos geworden. Ein großer Teil der Bevölkerung leidet Not wie in den Ländern der Dritten Welt, während eine kleine Elite es sich gut gehen lässt. Die Presse ist wieder geknebelt. Von Glasnost ist schon lange nicht mehr die Rede. I became involved in the anti-war movement primarily as a reaction to what some students were doing, who were beginning to organize in the colleges in the early 60s. Ich engagierte mich in der Antikriegsbewegung vor allem als Reaktion auf das, was Studenten taten, die sich in den frühen 60er Jahren an den Colleges zu organisieren begannen. Sie brauchten, was man später Führer nannte, Leute, die nachfolgen, die warten, bis andere das Fundament gelegt und die harte Arbeit getan haben, um dann aufzutauchen, Reden zu halten, Ideen zu liefern und ihre Bildung einzubringen. Etwas, wozu sie aufgrund ihrer eigenen, meist privilegierten Lebensumstände in der Lage sind. Ich konnte in dieser Hinsicht etwas tun. Es war eine Mischung aus direktem Widerstand, Hunderten von Redebeiträgen, Organisationstreffen und Unterstützung der Netzwerke der Kriegsgegner. Man hatte damals noch keinerlei Veröffentlichungsmöglichkeiten. Die Bewegung war sehr isoliert. Man darf nicht vergessen, dass der amerikanische Liberalismus den Krieg kräftig unterstützte. Solange, bis er den Interessen der amerikanischen Elite abträglich zu werden begann. Das war Mitte der 60er Jahre, als Chomsky schon ein etablierter Wissenschaftler war. Bei den Demonstrationen vor dem Justizministerium und dem Pentagon von 1967 wurde er verhaftet und verbrachte eine Nacht im Gefängnis. Anfang der 70er Jahre galt er als der einflussreichste intellektuelle Vietnamkriegsgegner der Vereinigten Staaten. Die Friedensbewegung, sagt Chomsky, sei, wie auch die Bürgerrechtsbewegung und soziale Bewegungen überhaupt, von Unbekannten ins Leben gerufen worden, die längst von der Bühne der Geschichte verschwunden sind. Sämtliche Retrospektiven auf die Neue Linke, erklärt der einstige Aktivist, seien völlig irreführend. Sie stammten von damaligen SDS-Präsidenten und anderen Führungspersönlichkeiten, deren subjektive Erinnerung wenig mit dem zu tun habe, was wirklich geschah. Oder es handele sich um Kommentare von Leuten, die die Neue Linke wegen ihrer Verachtung jeglicher Autorität fürchteten. Denn die Ereignisse dieser Jahre seien ein großer Schock für alle Mächtigen und Privilegierten im Lande gewesen, bis hin zu den Vertretern der alten Linken, den Moskau-Kommunisten. But it was a very varied and complex phenomenon that was just sort of breaking bonds in a lot of ways. Es war ein vielfältiges und komplexes Phänomen, das in vieler Hinsicht Fesseln sprengte. Alles, vom Kleiderstil über zwischenmenschliche Beziehungen und Musik bis hin zu den Ideologien, dem klassischen Glauben an Autorität und autoritäre Strukturen und der Beschaffenheit des Landes wie der Gesellschaft. Alles wurde in Frage gestellt. Das Land hat sich zweifelsohne dadurch stark zu seinem Vorteil entwickelt. All das hatte eine anhaltende Wirkung auf die amerikanische Kultur. Immer wieder führt Chomsky als Beweis dafür die Einstellung zu dem an, was er die amerikanische Ursünde oder den größten Völkermord in der Menschheitsgeschichte nennt, die Ausrottung der indianischen Bevölkerung. Jahrhundertelang seien Fakten und Dokumente unterschlagen, Lügen verbreitet und Cowboy- und Indianergeschichten erfunden worden. Erst in Bewegungen der 60er Jahre sei es gelungen, die ideologische Herrschaft zu brechen, die diese Verdrängung aufrechterhielt. Seit den 70er Jahren allerdings sei sogar die universitäre Forschung in der Lage, sich damit auseinanderzusetzen. Chomskys positive Retrospektive der sozialen Bewegungen der 60er und 70er Jahre und sein unumstößliches Festhalten an der damals gewonnenen Einschätzung des Vietnamkriegs war und ist für Mainstream-Amerika ein besonders rotes Tuch. Das Gleiche gilt für seine vernichtende Kritik am Golfkrieg von 1991, mit der er sich noch einmal stark exponierte. Dazu der Lektor Greg Ruggiero. The way I first began working with Noam Chomsky was I was publishing a literary magazine called Open Magazine, right up until the time of Operation Desert Shield. Ich gab eine Zeitschrift namens Open Magazine heraus. Zur Zeit der Operation Desert Shield rief mich David Bessamian vom alternativen Radio an. Er sagte, Greg, ich habe einen unglaublichen Vortrag, den Chomsky in Harvard gehalten hat. Der Titel ist Zur US-Golfpolitik. Das musst du lesen. Ich schicke es express. Am nächsten Tag bekam ich das Transkript der Rede. Die Analyse der Kriegsrhetorik von George Bush, die zur Operation Desert Shield führte, überraschte und inspirierte mich. Man rechnet in den Vereinigten Staaten mit einem schwerwiegenden Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Das heißt, qualifizierte Arbeit wird teurer werden und transnationale Firmen werden sich dorthin wenden, wo es billiger ist. Was sollen die Vereinigten Staaten dann machen? Es bleibt der Job des Söldners. Man mag nicht lesen und schreiben oder keine Computer reparieren können, aber man kann sich in der Wüste oder im Dschungel herumschlagen. Solange jemand dafür zahlt, ist das die Rolle der Vereinigten Staaten. My publishing partner Stuart Suhulk and I decided to, instead of putting something out in a magazine format, to put it out as a pamphlet. Mein Partner Stuart Zahalka beschloss, den Text nicht in der Zeitschrift, sondern als Flugschrift herauszubringen. Wir tippten schnell alles in unseren Macintosh-Computer, wählten ein schmales 28 x 21,5 cm Hochkantformat auf einem Fotokopierer 200 Exemplare, eilten nach New York, stellten uns an Straßenecken und riefen Noam Chomsky zur US-Golfpolitik, Noam Chomsky zur US-Golfpolitik. Das war im Januar. Im April war es die Nummer 4 auf der nationalen Bestsellerliste. Und die Idee der Flugschriftenserie hatte Feuer gefangen. Greg Ruggiero, der damals Anfang 20 war, erzählt, wie er in den Monaten danach von Verlegern in Schweden, Ungarn, Bulgarien und Deutschland kontaktiert wurde, die den Chomsky-Text übersetzen und publizieren wollten. Er und sein Partner, sagt er, hätten alles zu dessen Verbreitung getan, sogar zum Raubdruck aufgefordert. Sie hätten sich mehr als Protestierende denn als Verleger gefühlt. Denn es sei ihnen vor allem um die Friedensbewegung gegangen. Heute ist Ruggiero Lektor bei dem alternativen Verlag Seven Stories. Die beliebten politischen Flugschriften erscheinen jetzt in etwas professionellerer Aufmachung, aber noch immer recht preiswert dort. Und Chomskys jüngstes Buch, Profit Over People, das seine Kritik des Neoliberalismus zusammenfasst, ist ein Seven Stories Produkt. What's so interesting about Professor Chomsky's work is that so many sectors of society identify with it. Was Professor Chomskys Arbeiten so interessant macht, ist die Tatsache, dass man sich in so vielen gesellschaftlichen Bereichen dafür interessiert. Ich war überrascht, während des Golfkriegs eine seiner Reden auf der Rückseite einer Punkrock-Single zu sehen. Einerseits stößt man in der heißesten Subkultur auf ihn, andererseits findet man seine Essays und Monographien in juristischen Zeitschriften und an höchst akademischer Stelle zitiert. Er ist einer dieser wahren Renaissance-Menschen, deren Werke auf so vielen gesellschaftlichen Ebenen verstanden und geschätzt werden. Tatsächlich gilt Chomsky, trotz seines Misstrauens gegenüber politischen Wortführern und intellektuellen Ikonen, bestimmten Amerikanern als Kultfigur. Seit im Jahr 1993 zwei junge Kanadier einen Dokumentarfilm über ihn gedreht haben, gibt es sogar Chomsky-T-Shirts. Ein Grund dafür dürfte die Kombination von thematischer Brisanz, rücksichtsloser Wahrheitsliebe, schlagenden Fakten und einfacher Sprache in seinen Reden und Texten sein. Ein anderer, seine bedingungslose Identifikation mit allen Unterprivilegierten, Underdogs und sozial Geächteten. I got involved with organizers in the black ghetto, in part with the groups that I was connected with, Resist in particular, which was a resistance support group. Ich arbeitete mit Organisatoren im schwarzen Ghetto zusammen. Das war im Rahmen der Unterstützung von Kriegsdienstverweigerergruppen. Einige davon unterstützten einen Teil der Aktionen der Schwarzen Panther. Deren Gruppen waren sehr gemischt. Es gab kriminelle Elemente, es gab aber auch sehr konstruktive Organisatoren, die fast alle umgebracht oder unterdrückt wurden. Hinter denen war das FBI her, nicht hinter den Kriminellen. Kriminalität und Umgang mit Kriminellen ist in den USA spätestens seit der Reagan-Ära zu einem immer wichtigeren Tages- und Wahlkampfthema geworden. Opfer von Vergewaltigern und Kinderschändern, Angehörige von Entführten und Ermordeten rufen in den Talkshows nach der Todesstrafe, fordern längere Gefängnisstrafen und Abschaffung der Strafaussetzung auf Bewährung. Republikanische Politiker wetteifern mit neuen Demokraten um Positionen der Unerbittlichkeit gegenüber Drogendealern und Gewaltverbrechern. Warum, fragt Chomsky, wird Kriminalität in den USA als politisches Thema statt als soziales Problem gehandelt? Weil, fährt er fort, das Land im Sinne einer Gesellschaft umgestaltet werden soll, in der ein paar wenige enorm reich sind, während der Rest in völliger sozialer Unsicherheit lebt. Um das zu erreichen, gelte es, all die arbeitslos gewordenen, deren Jobs den Rationalisierungsmaßnahmen der Unternehmer zum Opfer gefallen oder nach Mexiko exportiert wurden, ruhig zu halten. Jetzt, wo diese Arbeiter überflüssig sind, was macht man mit ihnen? Vor allem muss man dafür sorgen, dass sie nicht merken, wie ungerecht die Gesellschaft ist. Sie könnten sonst versuchen, das zu ändern. Das beste Mittel zu ihrer Ablenkung ist, sie einander fürchten und hassen zu lehren. Jede zwangausübende Gesellschaft kommt sofort auf diese Idee, von der sie doppelt profitiert. Dank der entstehenden Gewalt reduziert sich die Zahl der Überflüssigen und schafft gleichzeitig einen Platz, sprich Gefängnis, für die Überlebenden. Der vollständig betrügerische War on Drugs wurde zu einer Zeit geführt, als jedermann wusste, dass der Genuss sämtlicher Drogen bis hin zum Kaffee bei besser gestellten Weißen zurückging, bei Schwarzen aber gleich blieb. Die Polizei findet es offensichtlich viel einfacher, jemanden auf den Straßen des schwarzen Ghettos zu verhaften, als in einem weißen Vorort. Ein großer Teil der Gefängnisstrafen wird wegen Drogen verhängt und meistens trifft es die kleinen Fische, Leute, die beim Dope-Dealen erwischt wurden. Außerdem, fügt Chomsky hinzu, sei der Bau von Gefängnissen ein lukratives Geschäft. Finanzinstitute wie Merrill Lynch handeln mit Gefängnisaktien. Die Kriminalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen schließlich, scheut Chomsky sich nicht zu sagen, diene der Produktion von Sündenböcken. Als die Kommunisten nicht mehr dazu zu gebrauchen waren, habe man zunächst lateinamerikanische Drogendealer in diesen Stand erhoben. Inzwischen befänden sich diese in der Gesellschaft von Immigranten, schwarzen Kriminellen und Sozialhilfemüttern. Das von Präsident Clinton 1996 verabschiedete Personal Responsibility and Work Opportunity Act, ein Gesetz zwecks Absage an die öffentliche Verantwortung für Notleidende, sei ein weiterer Angriff auf wehrlose Menschen. Ein Propagandafeldzug im Dienste des Hasses auf die Armen und der Angst vor ihnen. Meine Frau und ich verbrachten einen Abend in Nova Iguaza, einem der größten Vororte von Rio. Dort leben mehrere Millionen Menschen, eine Mischung von Armen, Arbeitern, Arbeitslosen und Landarbeitern. Man hatte uns gewarnt, nach Nova Iguaza zu gehen, es sei zu gefährlich. Aber die Leute waren ausgesprochen angenehm. Wir gingen mit einer Gruppe von progressiven Künstlern und Intellektuellen dorthin, die der Bevölkerung eine Alternative zur Zerstörung ihres Verstandes durch das kommerzielle Fernsehen bieten wollten. Ihre Idee war, einen Lastwagen mit einem riesigen Bildschirm an einen öffentlichen Ort zu fahren und Dokumentarfilme zu zeigen, die von wirklichen Problemen handeln. Es sei zunächst ein Reinfall gewesen, erzählt Chomsky. Die Adressaten seien einen Moment vor Lastwagen und Bildschirm stehen geblieben und dann unberührt ihrer Wege gegangen. Erst als die Organisatoren den Bildschirm das nächste Mal ohne Filme brachten, um stattdessen solche mit den Bewohnern des Slums selbst herzustellen, sei etwas dabei herausgekommen. Geschrieben, gespielt und kommentiert von eigenen, meist ganz jungen Nachbarn, stieß die Vorführung der neuen Filme auf großes Interesse und löste lebhafte Diskussionen aus. Eine Geschichte aus dem krisengeschüttelten Brasilien der späten 90er Jahre, die Chomskys unerschütterlichen Glauben an die Demokratiefähigkeit auch der scheinbar unqualifiziertesten Menschen bestätigt. Chomsky has not delivered a manifesto or a blueprint for a utopia. Rather, he's more. Chomsky liefert kein Manifest, keinen Entwurf für eine Utopie, sondern kritisiert vielmehr die Tyrannei der wenigen über die vielen. In seinen Werken geht es um Gleichheit, um Freiheit und um Zugang zu einem politischen Prozess und einem Mediensystem, das der Erziehung dient, statt Anzeigen zu verkaufen. Seit den 70er Jahren ist Chomsky einer der radikalsten Medienkritiker der USA. Sein zusammen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Edward Herman geschriebenes Buch Manufacturing Consent von 1988 ist eine schonungslose Abrechnung mit der Korruptheit des größeren Teils der amerikanischen Presse. Chomsky und Herman demonstrieren darin die zunehmende Zentralisierung und Konzernunterwerfung der Medien und die damit einhergehende Kontrolle im Interesse der jeweiligen industriellen Träger und ihrer Machenschaften auf Geschriebenes und Gesendetes. Sie weisen auf personelle und institutionelle Verflechtung der Meinungsmacher mit der Regierung hin und auf die Zensur von Seiten mächtiger Anzeigenkunden. Großzügig von Regierung oder Industrie gesponserte Thinktanks mit entsprechenden Experten, Institute zur Medienüberwachung und Dienstleistungsorganisationen für Journalisten erscheinen im fragwürdigen Licht ihres Zwecks, der Beeinflussung der Presse im Sinne ihrer Brötchengeber. Die privaten Medien sind letztendlich Großunternehmen, die ein Produkt, sprich Leser und Zuschauer, an andere Geschäftspartner, sprich Anzeigenkunden, verkaufen. Die nationalen Medien zielen typischerweise auf die Standpunkte von Eliten ab, von Gruppen, die einerseits ein optimales Profil für Werbezwecke abgeben, andererseits bei Entscheidungen auf dem privaten und öffentlichen Sektor mitwirken. Die nationalen Medien würden die Bedürfnisse ihres Elitepublikums verfehlen, wenn sie die Welt nicht einigermaßen realistisch darstellten. Aber ihr gesellschaftlicher Zweck verlangt auch, dass ihre Interpretation der Welt die Interessen und Belange der Verkäufer, der Käufer und der privaten und staatlichen Institutionen wiedergibt, die von diesen Gruppen beherrscht werden. Wie immer nennt Chomsky auch beim Thema Presse und Meinungsbildung Namen. In Media Control, einer bei Seven Stories erschienenen Broschüre über politische Propaganda von 1997 zum Beispiel, zeigt er mit dem Finger auf den berühmten Publizisten Walter Lippmann, bis heute eine Galionsfigur des liberalen amerikanischen Journalismus. Der, heißt es, habe während und nach dem Ersten Weltkrieg die von der Regierung eingesetzten Gremien für Public Relations, wie zum Beispiel die Creel Commission von 1916, gutgeheißen. Zweck dieser Meinungsschmieden sei die Herstellung von Kriegsbegeisterung, militantem Antikommunismus und Gewerkschaftsfeindlichkeit in der amerikanischen Bevölkerung gewesen. Das und eine wenige Seiten weiter geäußerte scharfe Kritik am Demokratieverständnis des berühmten Theologen Reinhold Niebuhr dürfte Chomskys schlechten Ruf in bestimmten Kreisen allerdings kaum noch steigern. Hat er doch schon in Manufacturing Consent, keine geringere als die angeblich objektivste Zeitung der Welt, die New York Times, der einseitigen Berichterstattung, der indirekten Zensur und des Kotau vor Regierung und Industrie geziehen. Der Boykott der an dieser Zeitung orientierten Presse wundert wenig. Noam Chomsky creates for many a business unfriendly environment. For example, a corporation that's dedicated to nuclear power does not want to pass the microphone to someone who's going to speak with accuracy and with Noam Chomsky schafft für viele ein geschäftsschädigendes Klima. Ein Unternehmen zum Beispiel, das sich der Atomkraft verschrieben hat, möchte das Mikrofon nicht jemandem in die Hand geben, der präzise und kompetent über die Gefahren von Radioaktivität und Atomkraft spricht. Und aufs Ganze gesehen ficht Chomsky die Prämissen einer an Geschäftsinteressen orientierten Gesellschaft an. Er plädiert für Basisdemokratie. Deshalb sind seine Ansichten unbeliebt. Vielleicht sollte man die Frage nach Chomskys Unliebsamkeit bei der Mainstream-Presse einmal anders herumstellen. Wie kommt jemand, der dank seines wissenschaftlichen Weltrangs so privilegiert ist wie er dazu, sich für die Ärmsten der Armen zu interessieren? Warum verbringt er seine Freizeit auf Veranstaltungen amerikanischer Provinzsozialisten, brasilianischer Slumfilmer oder mexikanischer Anarchisten und zieht über Presse, Regierung und Wirtschaftselite seines Landes her? Sollte da doch eine Verbindung zwischen Chomskys Sprachforschung und seinem politischen Engagement bestehen? Das ist eine Frage, die man mir oft stellt. In gewisser Weise wundert mich das immer. Es setzt voraus, dass es eine Verbindung geben muss. Als ob jemand nicht verschiedene Interessen haben könnte, als ob sie alle einer einzigen Quelle entspringen müssten. Ja, wenn man tief genug in die Menschen hineinsieht, wird man merken, dass alles irgendwie zusammenhängt. Aber in diesem Fall ist die Verbindung ziemlich schwach und abstrakt. Die Verbindung liegt in der abstrakten Annahme einer ursprünglichen Menschennatur. Chomsky greift damit auf Jean-Jacques Rousseau, den Philosophen der Französischen Revolution, zurück, der dem Menschen nicht nur ursprüngliche Güte, sondern auch eine angeborene Fähigkeit zur Selbstperfektion zuschreibt. Bislang, meint Chomsky, könne man über diese Natur nur spekulieren. Eines Tages aber werde die Wissenschaft ihre Geheimnisse lüften. Dann werde man daraus Gesellschaftsstrukturen ableiten können, die dem Menschen angemessen seien. Vorläufig sei es vor allem die Sprachforschung, die gewisse spekulative Ansätze eines solchen Wissens gewähre. Ich denke, es steht außer Frage, dass die Systeme des Wissens, das wir erwerben, besonders das Sprachvermögen, auf genetisch bedingten Strukturen beruhen, die sich im Laufe der Entwicklung verwirklichen. Unsere Sprache ist wie ein zirkulatorisches System. Es entwickelt sich in bestimmter Weise aus unserer biologischen Veranlagung heraus, ein wenig modifiziert durch die Umgebung, in der wir uns entwickeln. Ich denke, das Gleiche gilt für andere Systeme, für den gesunden Menschenverstand, für das Verständnis von Persönlichkeit, für das Verständnis sozialer Strukturen und so weiter. Die Sprache, sagt Chomsky, sei kreativ und innovativ. Die Menschen wiederholten nicht wie Papageien, was schon gesagt wurde, sondern produzierten neue Gedanken. Diese Fähigkeit, frei zu denken, sich auszudrücken, sich mit anderen Menschen auszutauschen und andere Gesellschaften zu verstehen, sei ein grundlegender Zug der menschlichen Natur. Gefragt, ob eine so vorausgesetzte menschliche Natur nicht leicht im Sinne der Rechtfertigung von Autorität, Ungleichheit, Ausbeutung und Rassismus missbraucht werden könne, räumt Chomsky ein, dass dies oft geschieht. Es sei aber kein Grund, insistiert er, die Wahrheit zu verleugnen. Hinter dem Misstrauen vieler progressiver Intellektueller gegenüber der Existenz einer Menschennatur vermutet er das Bedürfnis nach Rechtfertigung zur Manipulation von Menschen. Wenn es keine menschliche Natur gäbe, dann seien dem Lieblingsgeschäft der Intellektuellen, die dummen Massen in ihrem angeblich eigenen Interesse zu gängeln, keine moralischen Grenzen gesetzt. Ich war immer stark von der anarchistischen Autoritätskritik beeinflusst. Auch die beruht auf einem Konzept von menschlicher Natur. Dieses Konzept ist nicht ganz klar ausformuliert, aber wenn man glaubt, dass es richtig ist, eine moralische Position zu beziehen, irgendeine Position, die sagt, dies ist richtig und jenes falsch, dann beruht das letztendlich auf einer bestimmten Idee von menschlicher Natur. Wenn man aus moralischen Gründen gegen die Sklaverei ist, nicht bloß, weil sie ökonomisch nicht funktioniert, dann ist man das, weil man eine Art Freiheitsinstinkt, wie Bakunin es formuliert, voraussetzt, der den Kern der menschlichen Natur ausmacht. Chomsky, der seit Jahrzehnten wie kaum ein anderer die Verbrechen der Machthaber dieser Welt anklagt, tut dies auf unverblümt moralische Weise. Am heftigsten ist dieser Impuls, wenn er den Opportunismus von seinesgleichen, von Intellektuellen und Akademikern anprangert. Gleichzeitig wird er nicht müde, an die moralische Verantwortlichkeit der Intellektuellen zu appellieren, sie zum kritischen Nachdenken und politischen Eingreifen aufzufordern. Gefragt, ob Moral nicht etwas höchst Subjektives sei, zum Guten wie zum Schlechten interpretierbar, lässt er sich nicht beirren. Well, there's no one who doesn't pretend to be moral. If you read Himmler's speeches, es gibt niemanden, der nicht vorgibt, moralisch zu sein. Man lese die Himmler-Reden. Die sind voll von Moralismus und von Huldigungen der Herrlichkeit und Größe seiner eigenen Taten. Daran sieht man, dass es da keine Grenzen gibt, dass es nichts gibt, was nicht moralisch gerechtfertigt werden kann. Aber ich denke, man soll die Menschen trotzdem ermutigen, ihre eigenen, wahren moralischen Werte zu bestimmen und danach zu handeln. Das Bemühen um individuelle moralische Integrität ist nicht nur etwas typisch Anarchistisches, sondern auch etwas sehr Amerikanisches. Das mag mit der traditionellen Unterentwicklung sozialstaatlicher Strukturen zusammenhängen. Es könnte aber auch die vergleichbar größere Religiosität der Bevölkerung widerspiegeln oder sich dialektisch zur utilitaristischen Geld- und Geschäftsbezogenheit der Amerikaner verhalten. In jedem Fall gibt es in den USA kaum einen, der soziale Kritik oder politisches Engagement nicht automatisch auf moralische Motive zurückführen würde. Chomsky, der Gegner aller Dogmen, der Kritiker aller politischen Systeme, der Widersacher aller Religionsfanatiker und Nationalisten, huldigt der Moral mit einer Leidenschaft, die seinen Skeptizismus bisweilen übertrifft. Gleichzeitig aber ist es eben diese Moral, die ihn so unverrückbar an seinen einmal gewonnenen Ansichten festhalten lässt, ohne Rücksicht auf Zeitgeist, Trend oder Salonfähigkeit in den Mainstream-Medien. Again, one of the most important things about Chomsky is that he inspires people who are struggling for greater freedom in society, and he's constantly. Eine der wichtigsten Eigenschaften Chomskys ist, dass er Menschen inspiriert, die für größere gesellschaftliche Freiheit kämpfen. Ständig sagt er seinen Lesern, dass, wenn wir heute nicht bereit sind, für unsere Freiheit zu kämpfen, jemand anders aktiv daran arbeitet, sie uns zu nehmen. Er ruft uns ins Gedächtnis, dass wir, um eine bessere Welt zu schaffen, uns mehr organisieren und besser informieren müssen. Und er fordert die Leute auf, sich den verschiedenen sozialen Bewegungen mit ihren unterschiedlichen Aktivitäten anzuschließen, ob im sozialen Bereich oder dem der Medien. In diesem Sinne ist er das soziale Gewissen nicht nur einer, sondern vieler Generationen. Er hält die Hoffnung auf eine bessere Welt am Leben. Vor einiger Zeit war ich in einer Stadt in Massachusetts bei einer Versammlung dortiger Großstadtorganisatoren. Leute, die sogar am Weltmaßstab gemessen ziemlich arm waren. Kurz davor war ich in Westbengalen auf dem Land. Dann war ich in Kolumbien und sprach zu Menschenrechtsaktivisten, die unter schrecklichen Bedingungen arbeiteten. An Orten wie diesen fragen die Leute nie, was soll ich machen? Sie sagen, hier ist, was ich mache, was hältst du davon? Vielleicht hätten sie gern Reaktionen oder Vorschläge, aber sie arbeiten schon an dem Problem. Sie sitzen nicht herum und warten auf eine magische Antwort, die es nicht gibt. Wenn ich vor privilegierten Zuhörern spreche, werde ich dauernd gefragt, was ist die Lösung? Wenn ich Selbstverständlichkeiten sage wie, wählen Sie Ihre Sache und arbeiten Sie freiwillig für eine Gruppe, die sich damit befasst, dann ist das nie die Antwort, die Sie hören wollen. Sie wollen eine Art magischen Schlüssel, der alles schnell, vollständig und effektiv lösen soll. Es gibt keine solchen Lösungen. NDR Radio 3. Im Kulturforum hörten Sie ein Porträt zum 70. Geburtstag des Linguisten und Kritikers Noam Chomsky. Die Sendung trug den Titel »Gegen die Gefangenschaft der Systeme«. Das Manuskript schrieb Ulrike Haider. Die deutschen Sprecher waren Frank Arnold, Regine Pressler und Volker Hanisch. Regie Anna Hartwig.